7654321. She'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Peter von Twitter. Hallo, Peter. Hallo, Ricky. Mensch, Peter, dich kennt man vielleicht noch, wenn man schon lange MMA Radio hört, denn mit dir habe ich unter anderem über die UFC in Berlin gesprochen, über die UFC in Dublin und du hattest immer eine charmante Begleiterin dabei. Das ist deine hoffentlich immer noch Partnerin. Jawohl. Jawohl. Erstmal überlegen, ja, Moment mal, welche war das jetzt? Ja, genau, die ist nur aktuell. Ich habe ja bei meinen News-Sendungen gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, in Zukunft mit jemandem anderen zusammen ab und zu mal über die UFC zu reden. Und damit warst natürlich du gemeint. Das kann man vielleicht auch nochmal hier an der Stelle jawohl erzählen. Denn der Peter guckt seit mehreren Jahren die UFC, hat einen Fight Pass. Und aus meiner Sicht qualifiziert einem das dann schon, um hier mitzumachen. Ist ja schon mal ein gewaltiger Vorteil gegenüber vielen anderen Guckern. Ja, also es gibt genügend Leute, die gucken wenig UFC und haben trotzdem viel zu sagen. Und das ist jetzt hier nicht irgendwie gegen Chris gerichtet, sondern das ist eigentlich mehr gegen die Twitter-Gemeinschaft so gerichtet. Denn ich mache das ja nach großen Events so, dass ich wirklich den Hashtag auf Twitter dann durchflüge. Also mich interessieren dann immer die Meinungen des Fachpublikums, muss man fast schon sagen. Und das war jetzt auch wirklich spektakulär nach dem Upset des Jahres, muss man definitiv sagen. Ob es der Upset des Jahrzehnts vielleicht sogar ist, das wissen wir vielleicht noch gar nicht so richtig. Aber ja, es ist immer ganz spannend, sich das anzugucken. Und ich kann es hier definitiv sagen, der Peter, der hat Ahnung. Und das werden wir, denke ich mal, in den nächsten paar Minuten auch herausfinden, Peter, dass du Ahnung hast. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, selbst wenn du ein bisschen Ahnung hast, hast du nicht damit gerechnet, dass Holly Holm heute Nacht neue Weltmeisterin wird? Nee, tatsächlich nicht. Spannend ist, ich habe ja, oder du und Chris, ihr hattet ja diese wunderschöne Preview schon mal vorbereitet. Und ich habe gestern zwei Freunde abgeholt. Wir haben hier in der Gruppe, vor allem das erste Mal in der Gruppe, die Veranstaltung geguckt. Und so in der was man also vorher bequatscht. Meine erste Analyse war so, mehr oder weniger nach dem, was ihr da auch gesagt habt, wir werden hier auf jeden Fall einen schnellen Kampf sehen. Das geht auf jeden Fall nicht über die Distanz. Aber stell dir mal vor, am Schluss landet die Holly Holm in Headkick und das Ding ist vorbei. Oh, da hast du seherische Fähigkeiten. Ja, dass das dann so kommt. Ja, damit konnte man nicht rechnen. Hast du nicht sowas Ähnliches schon mal? Ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest, aber in der Vorbereitung war es ja auch so, dass der Dana White hat irgendwo erzählt, die haben die Holly Holm ja nicht umsonst dahin geholt, ein Mädel, die hier per Headkick Knockouts verteilt. Ja, dann so eine Geschichte, das war schon sehr geil. Das war das Erste, was ich von Holly Holm damals gesehen habe. Aber das ging, glaube ich, vielen MMA-Fans so, dass man da zum ersten Mal richtig aufgehorcht hat, als man diesen unglaublichen Headkick, war es bei Legacy, ich glaube, es war bei Legacy, gesehen hat. Und ich sag mal so, ich habe Holly Holm, bevor sie zur UFC kam, auch immer mal wieder angeguckt und halt einfach geschaut, wie sie so gekämpft hat, weil man schon gemerkt hat, dass halt die Qualität des Boxens so überragend ist, dass das eine Kämpferin sein wird, die zumindest mal in den Top 10 in der Bantamweight Division mithalten kann. Und ich kann mich noch erinnern, als Ronda Rousey dann in die UFC kam und es relativ schnell klar war, dass Ronda diese Unbesiegbare werden wird. Ja, da hat man sich natürlich dann schon gefragt, wer soll Ronda Rousey jemals stoppen können? Und die meisten, also das bin nicht nur ich gewesen, die meisten sind ja davon ausgegangen, dass wenn es eine schaffen kann, dann ist es Holly Holm. Und die Gründe, warum das viele gedacht haben, die habe ich und der Chris ja auch, wie du es ja schon angesprochen hast, bei der Preview erläutert. Es ist einfach dieses unglaublich gute Boxen. Das ist aber nicht allein der Grund, sondern auch dieses auf Distanz boxen zu können. Denn Ronda marschiert halt nach vorne wie eine Maschine Und es reicht dann nicht, einfach dagegen zu halten. Du musst sie erstens mal an ihren Takedowns hindern, an diesen Clinch hindern und du musst sie natürlich dann auch immer wieder auf Distanz halten können. Es reicht natürlich nicht, wenn du sie zweimal triffst, aber du musst sie auf Distanz halten können. Und dass Ronda Rousey Treffer kassiert, das haben wir eigentlich fast, außer jetzt vielleicht in diesen ganz kurzen Kämpfen, aber sonst fast in jedem Kampf gesehen. Und wie gesagt, ich möchte jetzt mit Sicherheit mich hier nicht hinstellen und sagen, dass ich das vorhergesehen habe. Ich habe ja auch bei der Preview gesagt, ich gehe davon aus, dass Ronda diesen Kampf gewinnt. Aber mir war schon klar, dass Holly Holm eine besondere Herausforderung werden wird für die gute Ronda. Glaubst du, dass dieses ganze Hickhack, das im Vorfeld stattfand, also wir haben es ja angesprochen, die Geschichte mit Edmund Tjeverdjian, dass es da offensichtlich Geldprobleme gibt, dann mit ihrer Mutter das ganze Getue, die Kampfverschiebung, dann auch die Weigh-ins, das war ja auch spektakulär, als Ronda da wirklich ausgeflippt ist. Eigentlich Holly Holm hat nicht viel gemacht, sie hat ihre Hand hochgehoben und relativ nah neben Ronda Rouseys Gesicht platziert, aber Ronda ist da ausgeflippt und hat sozusagen das Nervenflattern bekommen. Glaubst du, dass das alles in diese Niederlage mit reinspielt oder war es einfach der perfekte Gameplan von Holly Holm aus deiner Sicht? Das ist eine gute Frage. Also ich hatte das Gefühl, dass du eigentlich müsstest eine professionelle Kämpferin sein, die sich da überhaupt nichts von abtun lässt. Und ich fand, alles, was im Vorfeld passiert ist, das meiste davon habe ich dann ja immer nur so nebenbei mitbekommen. Das ist ja nie irgendwie, dass das immer wirklich gravierend durch die Medien gegangen ist. Und dann zum Wiegen habe ich dann das erste Mal gedacht, das ist ja total unnötig. Und vor allem, du siehst ja dann beim Staredown, sie schlägt sich ja mehr oder weniger die Hand von der Holly selber ins Gesicht. Ne? Also die greift ja einmal drum und schlägt sich dann die Hand von der Holly ins Gesicht und auf einmal ist so, ne, all hell breaks loose quasi. Und danach schön, ging's wie ja die auch Holly noch reagiert hat, ne? Ja, genau, aber danach ging es ja auch noch los. Ja, ich habe diese Fassade direkt durchblickt. Ich weiß, dass du hier auf nett und lieb tust, aber du bist eine Bitch, mehr oder weniger. Das stimmt, genau. Das war komisch. Aber die Holly, ich habe was getrunken, sowas hat die ja gesagt, ich weiß es nicht. Sie hat gemeint, sie hat wahrscheinlich heute, oder es liegt daran, warum es jetzt so hektisch und in Anführungsstrichen gefährlich wurde, weil sie heute noch nichts getrunken hat und dann ist halt einfach ihre Hemmschwelle oder ihr Geduldsfaden sehr kurz. Aber das, was du, glaube ich, ansprechen wolltest, ist, dass Holly Holm eigentlich relativ gelassen auf die ganze Sache reagiert hat. Ja, absolut. Ne? Ja. Und so im Nachhinein die Videos, alle sprechen ja davon, ja, die Holly Holm, die ist halt ein Mädel, die hat dreimal so viele Kämpfe hinter sich wie die Ronda und die ist da schon überall durchgegangen. Aber was ich ja sehr spannend fand, vorher hieß es ja, die Holly Holm, die könnte das Nervenflattern bekommen, ne? In dem riesen Stadion. Ja. Und auf einmal ist alles andersrum. Ich habe auch in der Preview ja vermutet, dass es, oder nicht vermutet, aber mir darüber Gedanken gemacht, ob es vielleicht sein kann, dass das jetzt mal ein Kampf ist, wo Holly Holm einfach, ja, sie hat nichts zu verlieren, sie braucht nicht Angst haben, sich zu blamieren. Also ich meine, selbst wenn sie nach 15 Sekunden verliert, das ist anderen Gegnerinnen auch schon so gegangen. Aber sonst waren halt enorm hohe Erwartungen oder wurden enorm hohe Erwartungen an Holly Holm gestellt. Die ganze MMA-Presse ging davon aus, dass sie einen beeindruckenden Siegeszug in der UFC verführen wird. Und dann war der erste Kampf gegen Raquel Pennington wirklich ein knapper Sieg. Auch der ein oder andere sagt, ein diskussionswürdiger Sieg. Da brauchen wir jetzt noch nicht mal wieder ins Detail gehen. Aber es war definitiv ein Sieg, der jetzt eben nicht so beeindruckend war, wie man sich das erhofft hatte. Und der zweite Kampf lief auch nicht, also der war besser, aber der lief auch nicht so perfekt, wie man sich das dachte. Und ich denke einfach, du kommst in die UFC, alle haben hohe Erwartungen, dann kämpfst du eher durchschnittlich, der nächste Kampf ist auch so lala und das setzt dich enorm unter Druck und jetzt konnte Holly Holm endlich mal relativ entspannt in die Sache reingehen. Und, das ist ja richtig. Hatte nichts zu verlieren letztendlich. Ja, genau. Und natürlich, ich habe das genauso gesagt, ja, jetzt hier vor dieser riesen Kulisse, wenn sie da das Nervenflattern bekommt, dann wird's übel gegen Ronda Rousey. Aber gleichzeitig hast du ja gerade was enorm Wichtiges gesagt. Holly Holm hat das alles schon hinter sich. Die kämpft seit Jahren auf dem höchsten Level im Boxsport, ist 19-fache Boxweltmeisterin, auch wenn das natürlich nicht vor 74.000 Leuten stattfindet, das Event, ist es trotzdem ein gewisser Druck, mit dem du da lernst zu leben und ich könnte mir vorstellen, dass das ja, einfach was ganz Normales war, dass Holly Holm in diese ersten beiden Kämpfe gegangen ist mit dem Druck, sie muss hier gut aussehen und alle erwarten was Besonderes von ihr und dass sie das einfach nicht so gut wegstecken konnte. Die Frage ist, wie wird sich das jetzt in Zukunft auswirken? Denn jetzt ist sie diejenige, die Ronda Rousey, die Überkämpferin, besiegt hat und egal gegen wen sie jetzt kämpft, sie wird mehr oder weniger als Überkämpferin jetzt angesehen, könnte man sagen. Ja, meinst du das? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ist halt die Kickboxerin oder die Boxerin, ne? Ja. Und die Ronda ist halt da jetzt in dem Fall voll in ihre Falle getappt. So wirkte das auf mich. Mag sein, dass also die Gameplan-Diskussion ist ja jetzt hier in vollem Gange. Ja. Aber vielleicht ist es auch so, also der erste Gedanke, den ich hatte, war, ja, du stellst jetzt eine Ringe gegen die Holly Holm und eine Ringerin und dann ist das Thema auch wieder schnell durch, ne? Dann verteidigt ihr den Gürtel noch nicht mal einmal oder so eine Gedanken hatte ich. Einerseits. Das mag sein, dass ich die da auch unterschätze, ne? Weil so viel habe ich halt von der Holly Holm auch noch nicht gesehen, nur halt die Dinge, die man so gehört hat oder das ein oder andere Video und natürlich die UFC-Kämpfe. Einerseits ja, aber da muss ich gleich einschränken, denn bei Ronda Rousey weiß man ja auch, dass ihre Stärke es ist, relativ nah und schnell und eng an die Gegnerin ranzukommen. Also sie steht ja auf dieses Clinchen, auf dieses enge Kämpfen und dann, wenn es sein muss, auf dem Boden. Und das hat ja Holly Holm sehr, sehr gut verteidigen können. Also Ronda Rousey hat ja versucht, ihre Judo-Würfe da irgendwie anzubringen und das hat Holly Holm alles sehr, sehr gut abfedern können, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig ist es ihr mit ihren guten Strikes auch gelungen, Ronda gar nicht nah genug rankommen zu lassen, damit Ronda dann einen verzweifelten Takedown zum Beispiel mal versuchen kann, als Ronda merkte, es wird eng. Wobei ich davon ausgehe, dass in Ronda Rouseys Geist, in ihrem Kampfgeist gar nicht angelegt ist, jetzt hier eine Verzweiflungsaktion zu landen. Ich glaube wirklich, dass Ronda Rousey überrascht war von ihrer eigenen Unfähigkeit in diesem Kampf. Das glaube ich. Ja. Also, ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich fand ja auch stark von der Holly Holm, als es dann ja mal am Boden zurechtging, dass sie sich da wieder befreien konnte. Da habe ich schon gesagt, oh, das Thema ist durch. Ja. Und als sie dann wieder aufgestanden ist, dann sind wir hier im Wohnzimmer auch alle aufgestanden. Also da haben wir uns schon richtig gefreut. Also das sprichst du auch was an mit dem Armbar. Eigentlich ist das so eine Position gewesen, die Ronda Rousey in den 12 vorherigen Kämpfen mit Sicherheit immer zu ihrem Vorteil genutzt hätte. Also ich gehe davon aus, dass die meisten Gegnerinnen da auch schon, weißt du, einfach mental in so eine Situation kommen, dass es Ronda Rousey einfacher ist, dann so ein Armbar durchzuziehen. Also, weißt du weißt halt, okay, jetzt bin ich in einer ganz unglücklichen Position und Ronda Rousey, wenn die meinen Arm zu fassen kriegt, ist es vorbei. Und Holly Holm ist relativ cool geblieben und hat auch enorm viel Kraft gezeigt, denn Ronda Rousey ist schon ein kleines Paket und hat sich da zur Wehr gesetzt. Das war beeindruckend, ja. Ja, absolut. Weil, also, das war echt eine sehr spannende Szene. Also, wir hier im Wohnzimmer wieder auf einmal alle da standen und einer schrie, die hat ihren Arm, die hat ihren Arm, die hat, und alle dachten, so, das Thema ist durch, ne? Und dann, wie es dann in Runde 2 ging, das war also echt beeindruckend. Ich hatte das Gefühl, aber, was ich vorhin meinte, es wirkte so die ganze Zeit, als ob die Ronda der Holly Holm sehr in die Falle getappt ist. Die ist mehr oder weniger immer nur in ihre Schläge gelaufen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich da intelligent vorangeht. Ne? Nicht, vielleicht hätte sie die Holly Holm auch mal rankommen lassen müssen. Ich meine, die muss ja auch schlagen. Ne? Vielleicht wäre das genau die richtige Situation gewesen, in den Schlägen ausweichen oder drunter hertauchen und dann den Takedown versuchen. Ja, aber absolut. Es wirkte die ganze Zeit nur wie... sie ist halt nur nach vorne marschiert. Ich versuche sie in ihrem anderen... Ja. Also auf mich wirkt es so, ich glaube, das hat sie ja auch mal gesagt, ich versuche, meine Gegnerin auf ihrem besten Gebiet zu schlagen, irgendwie so etwas, ne? Mhm. Das ist ja irgendwie so ein Ding, was der John Jones auch mal gesagt hat, ja. Das scheint da irgendwie das Nonplusultra zu sein, den anderen da zu besiegen, wo man dann glaubt, dass er der Stärkste ist. Das ist so eine Art Demütigung, genau. Ja, genau. Vielleicht war es hier in dem Fall jetzt einfach die falsche Idee. Kann sein, aber es war natürlich auch so, dass Ronda es mit Sicherheit gewohnt ist, so zu kämpfen, nach vorne zu marschieren, immer die Offensive zu suchen. Und ein weiterer Diskussionspunkt, der jetzt auf Twitter und in anderen Foren diskutiert wird, ist ja, ob Edmund Tavarian in der Pause zwischen der ersten und zweiten Runde Ronda nicht den Tipp hätte geben müssen, hey, nimm dir ein bisschen mehr Zeit, bleib mal ein bisschen mehr zurück. Und im Gegenteil, Edmund Tavarian hat ja gesagt, hey, sieht super aus, es läuft hervorragend. Also das war ja eigentlich auch eine Anweisung, die dir als Kämpferin eigentlich, ja, im Endeffekt sagt, nee, du musst weiter nach vorne marschieren, obwohl sie halt die ganze Zeit dann die Treffer kassiert hat und wenig ausrichten konnte. Also das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Ich gehe aber davon aus, dass du als erfahrene Kämpferin oder als erfahrener Kämpfer auch ein Gespür dafür hast, wie es läuft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Ronda sich nach der ersten Runde hingesetzt hat auf ihren Hocker und sich dachte, Mensch, die Runde habe ich aber inne. Weißt du, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass sie wusste, oh, das ist aber hier gerade ein bisschen anders. Aber sie wird sich dann selber gesagt haben, ja, okay, ich bin schon davon ausgegangen, dass Holly Holm ein harter Gegnerin wird. Und dann wird sie sich gedacht haben, ja, aber das reiße ich rum, das Ruder, das reiße ich rum. Ich bin die Beste der Welt und ich komme von ganz unten und ich habe immer für alles kämpfen müssen und ich habe diese Mentalität, dass ich in allem die Beste sein kann, wenn ich nur alles gebe. Weißt du, das ist ja auch so eine gewisse Selbstbeweihräucherung, die sie dir seit Jahren an sich selber verführt, sozusagen, ja. Ich meine, wir haben ja auch überhaupt keine Idee, was sie im Training alles trainiert haben oder ob das tatsächlich der Gameplan, ob das so offensichtlich ist, wie wir das jetzt vermuten oder ob Ronda da wirklich sich da selbst was beweisen wollte oder was auch immer, ne? Ich meine, Fakt ist, sie hat da gnadenlos verloren, die ist ja, einer schrieb, die ist ja gedemütigt worden, ich meine, so weit will ich vielleicht nicht gehen, aber das ist ja schon echt schwer beeindruckend, was hier passiert ist, ne? Irgendwo habe ich jetzt gelesen, Holly Holm shocked the world, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen möchte, aber beeindruckend war es auf jeden Fall, was da passiert ist. Also aus meiner Sicht war es vergleichbar mit der TJ Dillashaw Hannon Brown Geschichte, weil ich habe mir schon vorstellen können, dass es möglich ist für Holly Holm, Ronda Rousey zu besiegen, ja, aber nicht so. Ich hätte nicht gedacht, dass Ronda Rousey wirklich schon, naja, jetzt, sie war nicht angenockt, aber auf jeden Fall schon doch deutlich gezeichnet nach der ersten Runde auf ihren Hocker sich setzen muss. Davon war ich echt schwer beeindruckt. Und dann, wie Holly Holm dann in der zweiten Runde gekämpft hat, hat mich fast noch mehr beeindruckt, wie sie den Schlägen und den Angriffen von Ronda ausgewichen ist und wie sie dann auch den Kampf gefinisht hat, weil in dem Moment, wo sie diesen Headkick ansetzt. Okay, Ronda Rousey war da schon ein bisschen angeschlagen, aber dennoch, das macht sie sich ja selber sehr angreifbar, wenn sie dann nur mit einem Bein dasteht, gegen so eine exorbitant gute Kämpferin wie Ronda Rousey. Aber sie hat diese Chance praktisch gewittert, sie hat ja auch in einem Interview gesagt, wir wussten, dass Ronda Rousey für Headkicks anfällig sein kann, weil sie einfach, ja, doch schon ihre Hände oft ein bisschen weit unten hat und immer diese Mentalität hat, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und ja, jetzt natürlich im Nachhinein kann man immer super rausschwätzen. Dana White hat das ja auch gesagt. Wenn Ronda da rausmarschiert wäre und hätte Holly nach 20 Sekunden K.O. geschlagen mit ihrer aggressiven Art, hätten alle gesagt, beste Kämpferin der Welt. Jetzt tun alle so, als wäre sie im Endeffekt die dümmste Kämpferin der Welt, wie sie halt immer nur nach vorne marschieren kann. Aber das ist halt leider Gottes auch in der UFC oder bei diesem Sport MMA so, du bist immer nur so gut wie dein letzter Kampf. Und das war eine Ronda Rousey, die, also das wie eine Kämpferin in einem fremden Körper hat das gewirkt. Das ist schwer zu sagen, ob das damit zu tun hatte, was im Vorfeld alles war, oder ob einfach Holly Holm den perfekten Gameplan hat. Ich glaube, dass, wenn du Ronda Rousey besiegen willst, musst du so kämpfen wie Holly Holm. Sie auf Distanz halten, du musst die Takedowns versuchen zu verhindern oder die Judo-Würfe. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass du mit gezielten Treffern immer wieder gut aus der Distanz kämpfen kannst und Ronda fast schon in so einen Modus bringst, dass sie immer verzweifelter wird und immer mehr Risiken auf sich nimmt. Und du musst versuchen, deine Ruhe zu bewahren. Und das hat Holly Holm perfekt umgesetzt. Also wirklich so beeindruckend, wie ich es selten gesehen habe. Also das war wirklich großartig. Absolut. Ich fand auch spannend zu sehen, ich hatte das Gefühl, dass sie gar nicht mal so viel wegstecken kann. Vielleicht vertue ich mich da auch, weil ich einfach auch nicht das Gefühl dafür habe, ne? Aber es wirkte echt so wie, da hast du jetzt jemanden, der wirklich kräftig und präzise schlagen kann, und schon hast du die Ronda Rousey aus ihrem gewohnten oder Wohlfühlumfeld herausgeholt, und bringst sie dann da im Endeffekt zur Niederlage. Ja, das war auch eine Frage, die man sich im Vorfeld oft gestellt hat. Wie viel kann Ronda Rousey einstecken? Sie musste bislang nie viel einstecken. Sie hat gegen Misha Tate bei Strikeforce und auch in der UFC Schläge kassiert. Ich glaube, auch Sarah Kaufman hat sie ein paar Mal gut getroffen. Sie hat auch gegen Betch Kohea einen starken Schlag einstecken müssen und hat sich davon trotzdem nicht beirren lassen. Aber auch das haben wir ja am Dienstag in der Sendung gesagt. Es ist eins, jemanden einfach nur zu treffen, und dann ist es nochmal was anderes, jemanden präzise zu treffen. Also genau. Das. Und wenn da drei, vier Schläge sitzen, dann ist das Thema, also anscheinend hier, vielleicht waren es auch noch mehr, die da präzise getroffen haben, aber gerade dann aus dem, als sie ja zum Bogen geschlagen hat und die Ronda kommt wieder hoch und dann der Headkick präzise dann ans Kinn gesetzt, ja, dann war ja relativ klar, dass das Thema da durch war. Ja. Das war beeindruckend, gar keine Frage. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht's weiter? Also Dana White hat sich schon relativ offen dazu geäußert, dass er aus seiner Sicht gut damit leben könnte, wenn es jetzt einen Rückkampf gäbe. Ich glaube, das wäre finanziell gesehen für die UFC der Oberhammer. Also jeder will sehen, wie Ronda Rousey aus dieser Niederlage hervorgeht, was jetzt ihre Veränderungen sind. Und es gibt ja so viel, dass man auch vielleicht noch in ihrem privaten Leben jetzt in den nächsten Monaten beobachten kann. Wir haben es angesprochen, das Thema Edmund Cheverdian und sein Gym, es läuft da wohl nicht so gut. Viele gehen davon aus, dass Ronda Rousey das Camp wechseln könnte. Jetzt habe ich aber die Theorie aufgestellt. Ich glaube nicht, dass Ronda Rousey in eine andere Stadt geht oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass Ronda Rousey sich vielleicht einen Trainer irgendwie ins Boot holt. Also dass sie sagt, ich möchte hier in Los Angeles trainieren und ja, ich hol mir praktisch den Trainer, den ich für richtig halte, zu mir und trainiere da mit ihm. Es kann aber auch sein, dass sie mit Edmund zusammen trainiert, denn, Peter, da muss ich dich natürlich auch nochmal auf was ansprechen, fällt mir nämlich gerade so nebenbei ein, beide, also Edmund Cheverdian und Ronda Rousey, sagen ja, dass sie ein ganz, ganz wichtiges und enges Verhältnis haben, dass das was ganz Besonderes ist, ihr Verhältnis, ja. Wenn sie jetzt wenn ich dich da mal direkt unterbrechen darf, ich muss ja schon sagen, ich fand das Verhältnis, es wirkte so ein bisschen unprofessionell schon, ne? Wie die sich da so, oder wie der Edmund sie da in den Arm genommen hat und ihr Küsschen links und rechts gegeben hat. Also das wirkte schon so ein bisschen wie, ich möchte hier ein bisschen an der Ronda rumtanzen. Ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich Quatsch. Ich habe mir das aber auch schon mal gedacht, ja. Wir haben auch schon mal gedacht. Ja? Hatten sie vielleicht mal was miteinander oder hätten mal gerne was miteinander gehabt oder so. Ja, das stimmt schon. Ja, genau. Aber das Ding ist, es kann auch schwer unprofessionell. Es kann aber auch sein, dass das genau der Punkt ist, wo beide sagen, ja, wir brauchen das. Also wir brauchen so eine enorme Vertrautheit. Ja, und gerade wenn du so ein Megastar bist wie Ronda Rousey jetzt, ist es, glaube ich, auch sowieso schwierig, Vertrauen zu neuen Leuten zu fassen, weil um das anders auszudrücken, Ronda Rousey wirkt auf mich nicht wie eine extrem gefestigte Person. Sie wird zwar so immer verkauft, aber sie wirkt auf mich enorm. Hey, wie soll man sagen, du kriegst sie zum Beispiel extrem schnell zum Heulen. Nicht nur mit dem Thema Vater und so, das ist natürlich klar. Mhm. Überhaupt, sobald so ein bisschen ernster wird, habe ich das Gefühl, ist sie immer sehr schnell sehr nah am Wasser gebaut. Und gleichzeitig ist sie auch sehr dünnhäutig, mit allem. Ja, also man darf ja überhaupt nichts sagen, da fühlt sie sich sofort persönlich angegriffen. Ja, das reicht bei einem Staredown, wenn Holly Holm, um das nochmal aufzugreifen, nur die Hand nah ans Gesicht hält und sofort dreht die total am Rad. Also so wirkt auf mich nicht eine gefestigte, einfach auf 100% seiende Person. Also das ist auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube nicht, dass Ronda Rousey so extrem diese enorm starke Powerfrau ist, die man hier versucht, uns zu verkaufen. Und es ist natürlich reine Spekulation, klar. Aber dann könnte es natürlich auch sein, dass es für sie schwer ist, sich von ihrem Coach und dem ganzen Umfeld einfach so zu trennen und zu sagen, ich arbeite jetzt mit neuen Leuten zusammen, die ich eigentlich jetzt noch unter Umständen nicht so gut kenne. Also, Ich persönlich bin gespannt. Ich glaube, dass Kings MMA mit Rafael Cordeiro mit Sicherheit auch eine gute Adresse sein könnte für Ronda Rousey. Das ist der Typ, falls es der ein oder andere nicht weiß, der Fabricio Werdum unter anderem und auch Rafael Dos Anjos zu Champions gemacht hat. Das wäre vielleicht eine gute Adresse für Ronda Rousey. Also für mich war das auch das Erste, woran ich gedacht habe, jetzt auch mit der ganzen Vorgeschichte, was du erwähnt hattest. Wie wäre es denn, wenn Ronda Rousey, die ja bekanntlich eine sehr gute Kämpferin ist, jetzt auch noch zu einem bekannten, sehr guten Trainer geht? Das müsste doch eigentlich eine Win-Win-Situation sein für Ronda Rousey, wenn sie denn überhaupt weiter Bock darauf hat, da die beste die UFC-Kämpferin Nummer 1 zu sein. Dann wäre das doch die ideale Situation jetzt. Ronda Rousey als Superkämpferin geht zu einem Supertrainer und vielleicht ist das perfekte oder dann auch mit perfektem Gameplan vielleicht. Vielleicht ist das genau der richtige Weg für sie. Vielleicht. Ja, sind wir schon bei dem Punkt. Perfekter Gameplan. Ich behaupte, habe ich auch schon auf Twitter gesagt und ich weiß, dass ich mich damit unter Umständen extremst in die Nesseln setzen könnte. Aber ich denke mir so, nee, kann man auch mal sagen. Ja, so. Ich behaupte hier, Ronda Rousey wird nie wieder UFC Women's Bantamweight Champion werden. Das behaupte ich jetzt hier einfach, weil ich einfach glaube, dass Holly Holm Ronda Rousey auch ein zweites Mal besiegen wird. Da bin ich mir sicher. Und dann glaube ich nicht, dass Ronda Rousey sich nochmal komplett hinten anstellen wird und nochmal gegen 3-4 andere Gegnerinnen kämpfen muss oder will, um sich erneut eine Titelchance zu erkämpfen. Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass es im besten Falle nochmal einen Misha-Tate-Kampf gibt oder gegen Chris Cyborg. Aber das war's dann für sie. Denn ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast. Ronda hat auch schon ein paar Mal gesagt, Mensch, ich will nicht länger als, bis ich 30 bin, kämpfen, weil ich möchte ja auch noch eine Familie gründen und so. Und sie ist jetzt 28, ja. Also es sind noch maximal 2 Jahre übrig und begrenzt Zeit, um dann wirklich auch nochmal komplett neu durchzustarten. Also das Rematch jetzt wird sie, glaube ich, schon annehmen. Ich gehe aber davon aus, dass sie das auch verliert. Wie gesagt, das ist meine Vorhersage jetzt an dieser Stelle. Lehne ich mich weit aus dem Fenster, gar keine Frage. Ich mache das auch überhaupt nicht abhängig, welches Camp sie besuchen wird in Zukunft. Ich glaube einfach, dass Ronda Rousey so einen mentalen Rückschlag jetzt erleben musste, von dem sie sich nicht erholen kann. Es war kein Lucky Punch, nichts. Es war einfach nur aus meiner Sicht eine sehr dominante Vorstellung von Holly Holm. Und ich glaube nicht, dass Ronda eine Antwort auf diese Frage auch im zweiten Kampf weiß. Und das wird sie dann auch verlieren. Und dann gibt es vielleicht noch einen letzten Kampf von ihr. Oder sie hört direkt dann nach dem Rückkampf auf. Da halte ich aber gerne gegen. Also ich glaube schon, dass die Ronda Rousey Möglichkeiten und Mittel hat, Holly Holm zu schlagen. Die sind ihr vielleicht nur letzte Nacht nicht eingefallen. Na, das ist so. Ja, ich meine, das ist fast schon die Idealvorstellung, ja, dass Ronda Rousey jetzt das Comeback schlechthin hinlegt. Ja, also dass sie einfach wirklich hart an sich arbeitet. Ich hoffe, der Kampf findet bei UFC 200 statt. Ich glaube, die UFC wäre blöd, wenn sie das nicht so also jetzt ausnutzen würden. Und dann 3 Championship-Kämpfe, ha? Welche hast du noch auf Lager? Conor McGregor bestimmt. Gegen? Und, gute Frage. Nummern gibt's da genug eigentlich, die da drunter stehen. Hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, wie jetzt der Kampf ausgeht. Wenn, müssen natürlich Jose Aldo besiegen. Und dann gibt es da den Rückkampf, ja. Oh, wobei, die wollen den Rückkampf im Croke Park machen, hat Dana White angeblich dem guten Conor McGregor versprochen. Wenn er Jose Aldo im Dezember besiegt, bekommt er den Rückkampf im Croke Park in Dublin. Ja, so. Aber die Versprechen oder das, was Dana White sagt, du weißt ja, wie viel das so hält, sag ich mal, ja, wenn es spannend genug. Michael Tate kann davon ein Lied singen. Ja. Ja, das stimmt. Also es wird auf jeden Fall enorm interessant sein, sich das jetzt in den nächsten Monaten mit anzuschauen, wie Ronda reagiert. Es würde mich jetzt auch nicht völlig umhauen, wenn Ronda Rousey sagt, nee, das war's. Das würde ich jetzt auch nicht komplett ausschließen, wenn sie sagt, ich beende meine Karriere, ich wollte als unbesiegte Kämpferin aufhören und ich habe viel erreicht und das war's. Ich strebe jetzt eine neue Karriere an als Hollywood-Schauspielerin und mir geht's gut. Genau. Vielleicht sagt sie auch, hey, die trainiert, seitdem sie ein kleines Mädchen ist, eigentlich, kann man sagen, seit 24 Jahren immer nur volle Pulle. Es dreht sich alles immer nur um irgendwelche Kämpfe, sei es Judo oder MMA. Vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock mehr. Könnte auch sein. Muss man natürlich jetzt mal abwarten, wie sie sich äußert. Und wenn sie da Geld genug verdienen kann mit Filmen, ey, dann würde ich mir auch nicht die Fresse einschlagen lassen. Also so einfach ist das doch. Da machst du schön den Brock Lesnar, ne? Und dann tauchst du 3-mal im Jahr noch bei der WWE auf oder was auch immer. Genau, da hat sie auch noch Bock drauf, genau. So, und dann musst du dir deinen Körper nicht weiter schinden und verdienst nebenbei noch das eine oder andere Sümmchen an Geld. Ja. Ist doch völlig in Ordnung. Also ich könnte, das wäre die andere Sache. Ich glaube auch, entweder sagt sie, nö, gut, hat nicht sollen sein, das reicht bis hierhin. Das andere ist, ich glaube schon, dass sie ein Comeback starten kann, wenn sie da Bock drauf hat. Vielleicht macht sie auch, ich muss diese Niederlage ausmerzen und und gibt dann danach das her, weiß ich auch das nicht. Das kann auch sein, ja, dass sie dann sagt, sollte es ihr gelingen, Holly Holm im Rückkampf zu besiegen, dass sie dann sagt, okay, ich gebe den Titel jetzt wieder ab, ich trete zurück, ich wollte mir selber nochmal beweisen, dass ich Holly Holm besiegen kann und habe ich getan. Das ist das Tolle jetzt an der Situation, wir wissen noch gar nichts, Ronda hat sich auch noch nicht geäußert zu dem ganzen Thema, auch ihr Camp ist relativ ruhig geblieben, ihr Umfeld, ich habe da mal auf Twitter und auf Instagram ein bisschen scrollt, sage ich jetzt mal, auch da gibt's wenig Äußerungen. Die einzigen, die sich wirklich tierisch freuen, sind Misha Tate und Kat Zingano habe ich noch gesehen. Die hat auch so ein leichtes Lächeln auf den Lippen gehabt. Ja, und ganz Albuquerque, ne? Ganz Albuquerque, ja, steht absolut Kopf, gar keine Frage. Also es wird interessant sein, wie Ronda Rousey mit dieser Niederlage umgeht. Gleichzeitig, das darf man bei der ganzen Diskussion um Ronda nicht vergessen, wird es extrem interessant sein, Holly Holm zu beobachten, wie sie mit diesem Sieg jetzt umgeht, was das mit ihr macht. Denn wir brauchen nicht so tun, als ob Holly Holm uns mit oder in ihrem UFC-Run komplett begeistert hat. Das war der erste Kampf, der uns wirklich sprachlos gemacht hat. Also das lag jetzt nicht nur daran, dass sie Ronda besiegt hat, sondern auch die Performance an sich. Also wenn sie so gegen Raquel Pennington und ich weiß gar nicht mehr, gegen wen sie da noch gekämpft hat. Wenn sie so gekämpft hätte, Marion Renault oder Renault, keine Ahnung, also sie kennt noch nicht mal jemand, ja. Dann hätten wir jetzt, glaube ich, auch nicht so große Augen gemacht im Kampf gegen Ronda Rousey. Ja, ja, absolut. Ja. Und im nächsten Kampf hat sie ja auch wieder was zu verlieren, ne? Vielleicht gibt es dann doch den Druck, der zu groß ist. Das wird interessant sein. Ja. Sieht sie das so, dass sie glaubt, oh, ich kann jetzt wieder alles verlieren? Oder sagt sie sich, ich habe bewiesen, dass ich sie besiegen kann. Es kann ja auch sein, dass sie da mental stärker wird, dass sie sagt, ich habe bewiesen, dass ich in die UFC gehöre, ich habe bewiesen, dass ich Ronda Rousey besiegen kann, dass sie das noch viel stärker macht, dass sie praktisch davon profitiert, ihr Selbstvertrauen anwächst. Ich fand schön, wie die Coaches drumherum reagiert haben. Da hast du so richtig gemerkt, also in den Interviews nach dem Kampf hast du so richtig gemerkt, wie die waren mit allem, was sie vorbereitet haben, waren die zufrieden und wie das dann mit ihnen miteinander umgegangen sind. Und die hatten das Gefühl, dass die Holly alles umgesetzt hat, was sie vorher trainiert hatten. Die Holly hat ja gesagt, dass sie auch ein extremes Camp hatte, wo sie auch mehrfach in Tränen ausgebrochen ist und das Camp hat die immer wieder unter Druck gesetzt. Vielleicht hat sie das tatsächlich in dem Fall stärker gemacht. Keine Ahnung. Das kann natürlich sehr gut sein. Das kann sein. Was ich im Übrigen sehr spannend fand, war diese Geschichte, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Jackson Winkle John arbeiten ja anscheinend regelmäßig mit Codes, die sie da in der Pause austauschen. Ja, ja. Und dass da ein Codewort Travis Brown war, da musste ich ja doch sehr lachen. Ja, also ja, natürlich in Bezug auf Ronda Rousey auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass mit Travis Brown gemeint war, einfach so gut auf Distanz zu kämpfen, weil das kann Travis Brown sehr gut. Er setzt seine Reichweite oft sehr, sehr gut ein. Und ich glaube, dass das damit gemeint war. Und wenn wir schon bei dem Thema andere Kämpfer sind und Holly Holm, diesen Oblique-Kick hat sie in den zwei vorherigen Kämpfen auch immer mal wieder gezeigt. Das ist ja eine Taktik, mit der John Jones auch oft zu Werke geht, um seine Gegner an dem Marsch nach vorne zu hindern. Und den hat sie hier wirklich fast schon perfektioniert, fand ich. Hat ihn sehr, sehr gut eingesetzt und Ronda einfach immer wieder gegen das Knie getreten und Ronda einfach damit verunsichert, glaube ich auch, weil der tut schon ein bisschen weh. Also das ist ja ein sehr unbeliebter Tritt. Also viele Kämpfer sagen ja, dass das eher ein Mittel ist, dass diskussionswürdig ist, wenn man das einsetzt, weil man doch sehr, sehr schwere Verletzungen verursachen kann bei Kämpfern. Deswegen, ja, genau. Aber ist natürlich ihr gutes Recht, der ist nicht verboten und er hat ja auch mit zum Erfolg beigetragen. Erfolg hatte auch Johanna Jędrzejczyk, unsere europäische UFC-Champion oder unser europäischer UFC-Champion, hat Valérie Le Tourneau besiegt. Ich denke mal, es war auch für dich überraschend, dass der Kampf über 5 Runden ging. Aber es war ein ungefährdeter Sieg am Ende. Ja, wir haben das hier ein bisschen anders gesehen. Also ich fand gar nicht mal lange Distanz, habe ich mir so ein bisschen gehofft und gewünscht, weil da ist ja bei den Leichtgewichten ist es ja regelmäßig so, dass sie was länger brauchen, um sich gegenseitig zu besiegen. Aber ich war doch erstaunt, dass es am Schluss auch Referees gab, die alle 5 Runden der Johanna gegeben haben. Also wir haben hier ganz klar zum Beispiel die erste Runde an die Valérie gegeben. Aber das mag auch sein, dass wir da, dass wir einfach die Valérie besser fanden, also rein optisch, und ihr deswegen gerne die erste Runde gegeben haben. Ich habe ihr eine Runde gegeben und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es die erste oder die zweite war. Das kriege ich jetzt nicht mehr geladen. Aber ich glaube, es war nicht die erste, weil da war dieser Frontkick von Johanna Jędrzejczyk, der wirklich übel war, war für mich dann ausschlaggebend, um Johanna Jędrzejczyk die erste Runde zu geben. Ich glaube, ich habe Valérie Le Tourneau die zweite Runde gegeben. Und danach habe ich schon das Gefühl gehabt, dass Jędrzejczyk diesen Kampf in Anführungsstrichen, ich sag mal bestimmt, nicht beherrscht, aber bestimmt hat. Und, ja, genau. Und Le Tourneau hat eigentlich nie eine Möglichkeit gefunden, um Jędrzejczyk in Bedrängnis zu bringen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Nee, das sehe ich auch so. Ja, also dass du einfach mal dachtest, oh, jetzt könnte es aber eng werden. Und als Herausforderin, das setze ich so ein bisschen voraus, auch wenn ich natürlich die Runden nicht so werte. Also ich denke jetzt nicht, okay, als Herausforderin musst du immer noch ein bisschen mehr tun, sondern ich möchte einfach diese Galligkeit im Kampf sehen. Ich möchte einfach sehen, dass du alles versuchst, weil das ist wahrscheinlich ihre einzige Chance, um diesen Titel mal zu kämpfen, und dann gehst du halt in der zweiten Runde baden, wenn es doof läuft, ja, aber versuch alles. Aber ich glaube, ihr fielen gar keine Angriffe ein, die sie jetzt hier einsetzen kann, weil jedes Mal, wenn sie was probiert hat, hat sie auch auf Schläge kassiert von Johanna Andrzejczyk, aber insgesamt hat sie trotzdem eine aus meiner Sicht hervorragende Leistung gezeigt, und nach Claudia Gadelha war das der schwerste Kampf für Andrzejczyk in ihrer UFC-Karriere, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, sehe ich auch so, absolut. Ja. Ich glaube auch, dass sie besser ist als das, wo ist sie jetzt gerankt gewesen, auf Platz 8 oder so etwas, ja. da ist sie bestimmt besser als das. Aber ja, am Schluss doch ungefährdet. Sie wächst bestimmt mit ihrer Aufgabe, Valérie Letourneau, das merkt man ja. Ja. Was mir dazu einfällt, ist, wir haben es ja hier auf Maxdome geguckt, das war für mich auch eine Premiere, und auf Maxdome haben da die Kommentatoren auch das relativ ausgeglichen gesehen. Vielleicht lässt man sich dann auch von den Kommentatoren da gerne mal ein bisschen beeinflussen. Vielleicht, wenn ich es jetzt nochmal gucken würde mit den Originalstimmen oder vielleicht sogar ganz ohne Kommentar, würde ich es vielleicht auch anders bewerten. Ne? Du weißt ja, wie das da ist. Dann ja, hörst du gerne mal zu, dass es gar nicht so dominant ist, wie man sich das erhofft hat. Und schon gibst du die ein oder andere Runde dann doch mal an die Herausforderin. Wie warst du insgesamt zufrieden mit der Präsentation von Maxdome? Also es war wesentlich besser, als ich das gedacht habe. Wir haben hier, also erstmal war dieses komische Geschichte, dass sie die erste Stunde da immer noch drin haben, wobei da habe ich mich dann direkt auf Twitter beschwert und innerhalb von 5 Minuten eine Antwort bekommen, dass sie das jetzt demnächst rausschneiden würden, dass sie aber noch so ein paar andere Regler drehen würden. Das fand ich schon mal sehr beeindruckend, wie fix da eine Antwort kam. Ich müsste jetzt mal gucken, ob das tatsächlich schon passiert ist. Und ansonsten, ich fand das... Ich habe mich in den ersten 10 Minuten viel und gerne aufgeregt darüber, wie die das kommentieren und dass es alles ein bisschen langsamer wirkt und dass es ein bisschen schnarchnarchig ist. Und dann hatten wir, weil wir hier die Diskussion hatten, war es regelmäßig so, dass einer irgendwas Bestimmtes gesagt hat und dann kam genau dasselbe dann von Maxdome wieder. Es ist, dann wirkt das so, wir können den Kommentar auch machen. Und das ist, ich finde, das ist kein Qualitätsmerkmal. Das ist schon aber was anderes, hinaus, wenn Joe Rogan gerade in Jiu-Jitsu-Situationen dann viele Sachen exakt vorhersagt, was jetzt als nächstes für einen Griff kommt. Oder also man merkt das ja auch, wenn es dann in viel mit so Spinning-Shit und so zur Sache geht, Taekwondo und so, da hat Joe Rogan ein anderes Auge für. Und ich finde auch so Leute wie Brian Stan, die sind dann natürlich outstanding, um hier mal Stan und Standing zusammen zu nennen. Das gefällt mir schon deutlich besser. Wer hat denn kommentiert eigentlich? Kropp und Dreves? Oder? Oh, weiß ich nicht. Ich kenne die Namen nicht. Also das waren beides bekannte Stimmen, aber ich kenne die Namen nicht. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Die Hallerford und Otto Walkes wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Nee, es waren beides auf jeden Fall Namen, die da vom Boxen bekannt sind. Meine ich zumindest. Vielleicht vertue ich mich. Aber ich meine, dass man die bei... vom Boxen. Genau. Aber darüber hinaus, also wie gesagt, in den ersten 10 Minuten habe ich mich ein bisschen aufgeregt, aber sonst fand ich es eigentlich ganz gut. Und ich würde jetzt zumindest sagen, dass man sich nicht antun sollte, da auf illegal Gefilde begeben, wenn man es dann doch einigermaßen angenehm auf Maxdome gucken kann. Aber das muss dann am Schluss ja sowieso jeder für sich entscheiden. Selbstverständlich. Johanna Andrzejczyk, da möchte man natürlich jetzt den Kampf gegen Claudia Gadelha sehen. Das war ihr knappster bislang Split-Decision. Viele haben gesagt, Claudia hat den Kampf damals gewonnen. Und ich hoffe, dass die UFC jetzt Claudia Gadelha, die ja auch bald wieder oder ist schon wieder 100% fit, war ja auch in Australien, dass sie Johanna jetzt diesen Kampf geben. Johanna hat sich wohl die Hand gebrochen und wird jetzt wieder ein bisschen ausfallen. Sie hat ja immer wieder Probleme mit ihren Händen. Und müssen wir mal gucken, wie lange sie ausfällt, ob sie operiert werden muss oder nicht. Und ja, ich gehe davon aus, dass sie im Frühjahr 2016 dann wieder... frühestens, würde ich sagen, weil wir sind ja schon im November, temperaturtechnisch nicht, aber der Rest des Kalenders spricht eindeutig für November. Also wie gesagt, das ist der Kampf, den ich jetzt sehen möchte, und dann geht's weiter für die gute Johanna hier in Delcheck. Ja, den Rest... Stimme ich zu 100% zu. Siehst du, davon bin ich so sehr ausgegangen, dass ich dich gar nicht gefragt habe. Der Rest der Card ist schnell erzählt. Markant besiegt Antonio Silva, der seitdem er auf seine Testosterontherapie verzichten muss, einfach nicht mehr so wirkt, als ob er die Qualität mitbringt, um auf einer UFC Main Card zu kämpfen, wenn du mich fragst. Nee, das war auch ein ganz komischer Schlag an die Schläfe da. Das mag sein, dass der auch wieder sehr präzise geschlagen war, aber irgendwie wirkt es so, als ob der mehr oder weniger am Kopf vorbeigeschlagen hat und auf einmal fällt der Antonio Silva um. Ja, ich glaube, bei Mark Hunt musste einfach noch diesen Faktor mit dazu rechnen, dass der halt zuschlägt wie so ein Dampfhammer. Und ja klar, da steckt jede Menge kinetische Energie hinter. Ne? Ja, ich glaube, der muss gar nicht. Wenn der präzise schlägt, dann tötet er direkt. Also es gibt für den nur unpräzise und du gehst K.O. oder präzise und du stirbst dann direkt nach dem Schlag. Ja. Aber Mark hat Hunt, natürlich nicht annähernd das hergegeben, was der erste Kampf der beiden mal versprochen hat. Nee, aber hat das war ja auch absehbar. Ja, da hat ja auch eine Prise TRT gefehlt, muss man dazu sagen. Genau. Robert Whittaker besiegt Uriah Hall. Ja, war eine sehr gute Performance von Robert Whittaker. Hall hat wieder mal so eine Leistung gezeigt, die sich auch schon im Masvidal-Kampf zunächst angekündigt hat, dass er, und Joe Rogan sagt das immer wieder, irgendwie nicht so richtig den Abzug drückt und man hat immer das Gefühl, dass da was ganz Großartiges schlummert und man wartet die ganze Zeit drauf, wann legt er los, aber er zieht oder er drückt den Abzug nicht und schuppdiwupps in drei Runden rum und er verliert das Ding aus meiner Sicht mit 30-27 auf dem Punktzettel. Genau, haben wir genauso gesehen. Also da hatte ich ja vorher gehofft, dass das der Kampf des Abends wird oder dem habe ich die größten Chancen dazu gegeben. Und du siehst auch immer bei dem Uriah Hall, da packt er irgendwelche Spinning-Moves aus, sieht ein bisschen aus dann wie bei Street Fighter, wie man so schön sagt. Und irgendwie dann diese komische Schere, die da am Schluss aus dem ersten Spinning-Move da raus resultiert ist, wirkt alles ja komisch. Ne? Genau das, was du gesagt hast. Irgendwie fehlt dann das Drücken des Abzugs. Ja. Und der Robert Whittaker hat das eindeutig gewonnen, absolut. Robert Whittaker, aus meiner Sicht, wird sehr, sehr gut aufgebaut. Oder er sorgt ja wahrscheinlich selber dafür, dass er sehr, sehr gut aufgebaut wird. Er hat jetzt Mike Rhodes, Clint Hester, Brett Tavares und jetzt Uriah Hall besiegt. Das sind immer so kleine Schritte nach oben und plötzlich ist das aus meiner Sicht ein Kämpfer, den man auf dem Zettel haben muss. Sehr beeindruckend. Also habe ich eigentlich nach diesen Kämpfen gegen Court McGee und Stephen Thompson als Pfeife abgestempelt, bin ich mal ganz ehrlich. Und dann kam er, hat die Gewichtsklasse gewechselt und verbessert sich Kampf für Kampf und das ist schon jemand, den man auf dem Zettel haben muss in Zukunft. Definitiv. Gerard Rochold gegen Stefan Struve, da gebe ich einen Scheiß drauf auf den Kampf. Ja. Also das war ja hier der erste Kampf, den wir gesehen haben und vor allem für meine Freunde, die hier waren, das erste Mal, dass sie wirklich so ein UFC-Event erlebt haben und damit wird das eröffnet und ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, wird das traurig. Das war traurig, dann, ja, also ich hatte dann nur noch Hoffnung, also es konnte ja nur noch besser werden, aber hier neben mir sind sie beinahe weggeschlafen schon, obwohl wir früh morgens hatten. Also es war, da haben die schon gesagt, ey Stefan, das ist doch nicht wirklich deine Welt hier. Ach, dachte Peter, haben sie gesagt. Peter von Twitter, dachte ich, sagen die dann. Haben sie gesagt. Der Main Event der Prelims war Jake Matthews, der, wie soll man sagen, so der Sage Northcutt von Australien gegen Akbar Areola. Hast du die Prelims geguckt? Nein, nur den Kyle No-Kampf. Also wir haben hier noch geguckt, wer denn die Bonus abkassiert hat. Und das war ja dann der Kyle No. Und von daher haben wir nur noch diesen Kyle No gegen Peter Sobota geguckt. Und Peter Sobota wollte ich ja eh gucken. Ja, logisch. Aus deutscher Sicht verständlich. Dann sage ich kurz was dazu. Jake Matthews in der ersten Runde zunächst mit Problemen gegen Areola. Da dachte ich schon, okay, hier geht gerade der finanziell gesehen leuchtende Stern der UFC in Australien unter. Aber er konnte wirklich sich wieder fangen und konnte den Kampf so ein bisschen zu seinen Gunsten drehen. Zwischen der zweiten und der dritten Runde hat dann der Ringarzt abgebrochen, weil Akbar Areola eine sehr schwere Cut-Verletzung unter dem Auge hatte, war sehr, sehr stark angeschwollen. Aus meiner Sicht haben wir schon viele Kämpfe gesehen, die trotzdem weitergelaufen sind, aber ich meine, ich bin nicht Arzt und es sah übel aus. Von daher, ich kann nachvollziehen, dass da ein Arzt sagt, hey, bevor du hier auf einem Auge blind wirst, da breche ich den Kampf lieber ab. Von daher muss man da die Entscheidung des Doktors respektieren. Kyle Noak gegen Peter Sobota hast du ja schon angesprochen. Im Vorfeld habe ich so ein bisschen gehofft, dass Kyle Noak seinen Zenit mehr als überschritten hat und Peter Sobota einfach jetzt für Aufsehen sorgen könnte und Kyle Noak hier vor heimischer Kulisse besiegen kann. Man muss aber leider sagen, aus meiner Sicht war das fast schon ein Klassenunterschied zwischen Kyle Noak und Peter Sobota. Ich war ein bisschen enttäuscht. Oder nicht nur ein bisschen, ich war sehr enttäuscht. War auch ein sehr hartes Finish, ne? Also das, wie der Peter da zusammengeklappt ist, das war schon echt schwer mit anzugucken. Ja. Und wie er sich dann noch verteidigt hat, obwohl er Livershot hat er auch bekommen, ne? Oder wie Bodykick war's, ja, genau. Ja. und der konnte sich ja kaum mehr bewegen und hat sich da trotzdem noch irgendwie verteidigt. Und als dann der Referee dazwischen gegangen ist, hat er so richtig gemerkt, wie er dem Schwarz nachgegeben hat. Also das war schon nicht schön mit anzugucken. Leider. Aber leider, ich hoffe, absolut, dass Peter jetzt trotzdem nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, die Flinte ins Korn wirft und weiterhin zumindest hier in Europa auf Cards platziert wird, denn es ist kein schlechter, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, wie groß der Unterschied zwischen einem mittelmäßigen UFC-Kämpfer, damit meine ich Kyle Noke, und so einem europäischen, okayen UFC-Kämpfer ist, weil Peter Sobotta ist halt so aus diesem European Roster, sage ich jetzt mal, und gehört halt, glaube ich, schon mit zu den Guten oder nicht zu den ganz Schlechten, aber der Unterschied ist dann doch nochmal enorm. Ja, wäre schön gewesen, wenn er da seinen dritten Sieg jetzt nach seiner Rückkehr zur UFC geholt hätte. Ja. Hätte ich ihm auf jeden Fall absolut gegönnt, weil, wie du auch selber gesagt hast, ursympathischer Typ, der Peter Sobotta. Absolut. Also man hat aber, oder sag mal, ich habe schon so ein paar Zweifel bekommen, sein Gegner, gegen den er in Berlin gewonnen hat, dieser Steve Kennedy. Ja, der hat ja, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, ja, genau, der hat auch auf derselben Card gekämpft und gegen Richard Walsh verloren. Und da dachte ich mir schon, als ich den Kampf gesehen habe, okay, Steve Kennedy ist nun wirklich nicht so geil. Vielleicht habe ich den Sieg von Peter Sobotta gegen Steve Kennedy auch ein bisschen überbewertet. Ja, sei es drum. Ähnlich beeindruckend wie Kyle Noke hat sich Gian Villante geschlagen, der einen sehr alten Anthony Perroche besiegt hat. Das war auch mindestens ein Klassenunterschied. Also da war es von Anfang an klar, dass das hier nur eine Frage der Zeit ist. Ich mag Gian Villante sehr und habe mich natürlich gefreut, auch wenn, ja, ich ganz ehrlich sagen muss, dieser Kampf, als ich dann schon die beiden im Oktagon gesehen habe, Gian Villante und Anthony Perroche, das fand ich fast schon albern, weil Anthony Perroche sieht halt echt aus wie so ein, ja, Mid-50-Typ, der da halt irgendwie nochmal was beweisen will. Ich weiß, dass das Quatsch ist, aber es sieht halt total albern aus, den Typen im Oktagon zu sehen. Ja. Sieht echt aus fast wie der Rentner, und dann lässt er sich das schön vermöbeln. Also das ist, ich meine, man wollte ihm, glaube ich, hier auch nochmal Respekt zollen. Er tut ja sehr, sehr viel für die UFC in Australien, The Hippo, und wollte ihm hier dann auch nochmal so, ja, die Möglichkeit geben, sich vor so einer Riesenkulisse in seinem Heimatland zu präsentieren. Aber ganz ehrlich, mit 43 Jahren kann er jetzt auch mal sagen, vielleicht nimmt er noch Dan Henderson mit und dann können beide sagen, Leute, das war's, wir gehen. Es muss nicht sein. Also, ja. Danny Martinez gegen Richie Fekulik war auch ein ganz okayer Kampf. Ich kann mich jetzt an nichts Detailliertes mehr erinnern, wenn ich ehrlich sein soll. Daniel Kelly gegen Steve Montgomery. Da war es, glaube ich, zunächst so, dass Daniel Kelly die erste Runde sehr dominiert hat. Dann irgendwie ging ihm so ein bisschen die Puste aus. Steve Montgomery konnte in der zweiten Runde ein bisschen mehr Gas geben. Steve Montgomery kennt man übrigens von der Ultimate Fighter Staffel, als sich, wie heißen sie denn? American Top Team und die Black Zillions gegenüberstanden. Das war der Typ, der da halb krepiert ist, weil er den Weight Cut irgendwie übertrieben hat. Zweite Runde hat Steve Montgomery dann für sich entschieden, kam so ein bisschen besser in den Kampf, und die dritte Runde ging dann wieder an Daniel Kelly. Richard Walsh haben wir kurz angesprochen, besiegt Steve Kennedy. Ja, jetzt kann ich das, wie gesagt, besser in Relation setzen. Steve Kennedy scheint jetzt auch nicht unbedingt ein Kämpfer zu sein, vor dem sich in der UFC viele fürchten müssten. Deswegen mache ich hier nochmal ein Fragezeichen hinter Richard Walsh. Vielleicht wäre das ein geeigneter Gegner für Peter Sobotta als nächstes. Richard Walsh, der kommt aus Australien. Ja, okay, das wahrscheinlich wird er dann eher darum rumkämpfen. Würde ich jetzt gar nicht so uninteressant finden. Sobotta gegen Walsh, aber ich glaube, es wird es nicht kommen. James Montessori, da kann man dazu sagen, das habe ich auch jetzt erst gelernt. Der wurde in Deutschland geboren, hat auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist hochinteressant, lebt aber in Los Angeles und fühlt sich, glaube ich, auch als Amerikaner. Hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt gegen Anton Saphir, den ich jetzt auf den ersten Blick, glaube ich, nicht kenne. War der mal im Big Brother Haus? Keine Ahnung. Das war eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Gewinnt via TKO in der ersten Runde. Den Kampf sollte man sich nochmal angucken. Genau wie Ben Nguyen gegen Ryan Benoit oder Ryan Benoit. Weiß ich auch nicht, wie man den ausspricht. Ja. Auch da hat Ben Nguyen, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, eine sehr gute Leistung gezeigt. Und die ersten beiden Kämpfe waren echt richtig gut. Da habe ich schon gedacht, ey, hier, das könnte vielleicht ein Mega-Event werden. Vielleicht noch mal kurz was zu der Crowd, bevor wir das ganze Ding hier beenden. Joe Rogan und Mike Goldberg haben es ja auch gesagt, sehr merkwürdig. Zunächst war die Crowd immer sehr ruhig. Also du hast ja die Prelims nicht gesehen. Es war wirklich so, du siehst halt so eine riesen Crowd. Es waren wirklich viele Leute da und es war so leise, dass du jedes Wort verstehen konntest, das die Coaches gesagt haben. Erst gegen später im Main Event, Co-Main Event, bisschen im Mark Hunt-Kampf und auch im Robert Whittaker-Kampf wurde es ein bisschen lauter, aber davor war es sehr merkwürdig. Also fast so wie japanische Crowd, fast schon. Ja, das aber, ich muss auch sagen, ich finde das immer komisch, wenn du, die Halle, die war ja nicht wirklich voll, ne? Also die Halle komplett voll machen, das haben sie ja leider nicht geschafft, irgendwie. Wie viel passen da rein insgesamt? 60.000 oder was? 74.000. Ja. Aber es sind ja am Schluss irgendwie 56 gewesen. Ne? Dann ist ja noch Platz ohne Ende quasi da in den Oberrängen gewesen. Und so etwas, das tut der Crowd dann auch nicht gut, wenn da zu viel Platz da ist. Am Ende also waren es 56. Ich fand das auch, war am Anfang 56, ne? Ja. 56. Und das tut der Crowd dann nicht gut, meiner Meinung nach, wenn da viel zu viel Platz einfach ist, wo die sich noch hätten ausbreiten können. Dadurch wird die dann immer relativ schnell still. Aber beeindruckend war, ich glaube, die erste Laola, die durch eine UFC-Veranstaltung gelaufen ist, kann das sein? Nee, es gab schon mal eine Veranstaltung, wo es eine Laola gab. Und unter Umständen, unter anderem in Dublin gab es es. Und es gab auch eine Laola, ich glaube, war es in Mexiko oder in Brasilien? Das weiß ich nicht mehr. Aber in Dublin ist es ja so, da ist es keine echte Laola, weil es ist ja so ein die hatte ja so eine Theaterform da, ja. die wie heißt der jetzt mittlerweile? Aber ja, die Arena. Three Arena. Von daher schwappt die dann ja so ein bisschen hin und her quasi, ne? Das stimmt, das ist eher wie so ein Waschbecken da bei denen, nicht wie so eine klassische Welle, das stimmt. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, diese Leistung, die Crowd da, das war schon merkwürdig. Also ich fand, das sah auch teilweise ein bisschen albern aus, als sie von oben da so runtergefilmt haben. Und eigentlich war mehr Platz noch frei, als mit Zuschauern besetzt war im Innenraum. Ja. Da hab ich mir auch gedacht, Campingstühle, ne? Ja, das ist ja albern, habe ich mir so gedacht. Also das ist auch, mal ganz ehrlich, jetzt für den Zuschauer am Fernseher war es völlig Latte, ob das jetzt in der Halle oder in diesem Stadion stattfand. Das Dach war nicht offen, also es fehlte auch, was ich immer geil fand früher bei WrestleMania, wenn da noch das Tageslicht zu sehen ist und so, also wenn das Open Air stattfindet, das hat nochmal so ein besonderes Flair. Das fehlte ja, weil das Dach zu war und es sah halt einfach aus wie eine riesengroße Turnhalle und für mich als Zuschauer war es völlig Latte, ob das jetzt in der Halle, im Stadion oder auf dem Campingplatz stattfindet. Von daher ist das, glaube ich, nur was, auf was sich die UFC und Dana White und Lorenzo Fertitta jetzt einwichsen können, dass sie jetzt in diesem riesen Palast da mal ein Event veranstaltet haben. Aber anscheinend ja einiges an Rekorden einkassiert. Und ist jetzt die größte Crowd, also das, was sie sich vorgenommen haben, haben sie da tatsächlich jetzt geschafft. Was war GSP damals? Das weiß ich gar nicht mehr. 55.000? Ich weiß es nicht mehr. Record Crowd. Ich muss mal hier kurz mal nachgoogeln, aber das kurz noch rausfinden. Man hat es 1000 Mal im Vorfeld gehört, 55.000, ja, ich habe es mir richtig gemerkt. Also um 1000 haben sie den Rekord jetzt schlagen können. Da muss man natürlich auch fragen, inwiefern das verbrieft ist. Da erinnere ich wieder an die WWE, die ja auch immer ein paar Tausend obendrauf packt, um irgendwelche Rekorde verkünden zu können. Und spannend wäre auch zu wissen, wie viele Freikarten verschenkt worden sind. Ja, da können wir in Berlin ein Lied von singen. Also ich habe noch nie so viele Freikarten an einem Tag gekriegt, wie damals, als ich von der UFC nach Berlin eingeladen wurde. Aber leider am Ereignistag selber. Ja, ich habe so einen Stapel Freikarten bekommen. Damit hätte ich hier mein Zimmer tapezieren können, kann man sagen. Ja, aber sei es drum. Gut, Peter, dann sind wir durch. Peter von Twitter hat mir viel Spaß gemacht. Ich wollte unbedingt über dieses Event sprechen. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen, habe dich gefragt. Und ich denke mal, wir werden das in Zukunft auch immer mal wieder wiederholen, wenn es uns halt zeitlich reinläuft. UFC 194 wird hier bei MMA Radio zu 100% nicht ausgelassen werden. Und dann gucken wir mal, wie wir das auf die Reihe bringen. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Absolut. Ich habe mich echt sehr darüber gefreut. Also ich habe mich vorher schon gefreut, hier mit wie das hier vonstatten gegangen ist. Und ich habe gedacht, jetzt du brauchst unbedingt einen, mit dem du darüber quatschen kannst. Ja, und dann danke, dass du dich gemeldet hast. Ja, selbstverständlich. Und wie gesagt, das wird auch in Zukunft, denke ich mal, das ein oder andere Mal wieder passieren. Ihr könnt natürlich gerne auf nonpg.de kommentieren, wie euch das Ganze gefallen hat. Ihr könnt nicht mehr auf YouTube kommentieren, das wollte ich nämlich zuerst sagen, denn falls der ein oder andere sich von euch fragt, wo sind eigentlich die YouTube-Folgen von MMA Radio? Die letzte gab es noch, die ich mit dem Chris gemacht habe, aber ich werde nicht mehr auf YouTube veröffentlichen, denn, ganz ehrlich, also da hören sich das Ganze 20, 30 Leute an und das ist fast schon albern. Hallo! Das ist fast schon albern, das auf YouTube zu stellen. Und deswegen verlasse ich und / wir mit NonPG die YouTube-Bühne und veröffentlichen auf NonPG nur noch Videos, die auch bewegte Bilder innehaben. Also sprich, wenn wir mal so ein Hangout zusammen machen oder wenn wir irgendwelche Spiele spielen und die dann hochladen. Aber diese klassischen Podcasts müsst ihr auf nonpg.de hören oder ihr abonniert den Podcast. So, dann sind wir durch. Peter, nochmal danke, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Adieu. Wunderbar, danke gleichfalls. It's amazing.